Ihr hört nun Buchtanz. Ein literarischer Blick in Leipzigs Bücherregale, Tauschboxen und Umsonstläden. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Buchtanz. Dem Büchlein, um das es heute gehen soll, werden wir uns wohl im Laufe der Zeit mehr als nur einmal widmen. Denn es enthält sage und schreibe 213 Gedichte. Und zwar von Heinrich Heine. Ja, heute sind wir mal mutig und tauchen ein in die Welt der Lyrik. Das Büchlein habe ich gefunden bei meiner lieben Nachbarin im Wohnzimmerschrank, wo die Bücher schon in doppelter Reihe stehen, weil es so viele sind. Wer war denn jetzt Heinrich Heine? Ja gut, ein deutscher Dichter, okay. Aber er war offenbar mehr als das. Ziemlich umstritten war er. Dabei sieht er so harmlos aus. Er war ein Schwärmer, ein ewig Verliebter, ein Charmeur. Aber er konnte auch polemisch und zynisch sein. Und er provozierte gern. Er erlebte die letzten Zuckungen der Romantik. Oder womöglich leitete er sie sogar ein. Er war Journalist und Wegbereiter für neue literarische Strömungen, aber wurde von der Uni geschmissen, weil er sich duelliert hatte, was blöderweise damals in Göttingen schon verboten war. Die Burschenschaft kündigte ihm kurz darauf auch die Mitgliedschaft, weil er sich angeblich in einem Bordell namens Knallhütte eine Geschlechtskrankheit zugezogen haben soll. Er verachtete Despoten, aber bewunderte Napoleon. Er war Jude, dann Protestant und Atheist. Er war gelebter Widerspruch, der ewige Außenseiter. Und er genoss es, dass man ihn nur schwer klassifizieren konnte. Sein größter Megahit, die Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Doch wir schauen uns heute Platz 2 der Heine-Charts an. Die Ballade Belsazar. Los geht's! Die Ballade Belsazar von Heinrich Heine ist angelehnt an eine biblische Erzählung aus dem Buch Daniel. Wir befinden uns in der Stadt Babylon, im Schloss des Königs Belsazar. Dieser hat alle seine Untergebenen zu einem großen Fest eingeladen. Es gibt reichlich zu essen, der Alkohol fließt in Strömen und der König selbst ist schon ziemlich betrunken. Alkohol löst ja bekanntlich die Zunge und macht auch nicht selten übermütig. Und in diesem Rausch fängt der König an, über Jehova, den Gott der Juden, laut zu lästern. Und seine Knechte um ihn herum, die sind alle mächtig begeistert von seinem ungezügelten Spott und völlig aus dem Häuschen. Es gibt brüllenden Beifall und alle bejubeln ihn. Belsazar geht sogar noch weiter und lässt von seinem Diener goldene Schätze herbeibringen, die sein Vater beim Sieg über Jerusalem aus dem Tempel geklaut hat. Darunter auch ein heiliger Trinkbecher aus Gold. Diesen lässt er wieder bis zum Rand mit Wein füllen und trinkt ihn. Auf Ex. Danach lästert er noch ein bisschen weiter und dann passiert etwas, was wir sonst nur aus X-Factor das Unfassbare kennen. Irgendeine unsichtbare Hand schreibt jetzt aus Flammen eine Botschaft an die Wand. Allen Beteiligten rutscht jetzt erstmal das Herz in die Hose. Die Party ist nun jedenfalls zu Ende und die Stimmung ist auf ihrem Tiefpunkt angelangt. Was dann passiert, hört ihr jetzt in dem vollständigen Gedicht. Belsazar. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht. So klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut. Im Wein erwuchs ihm kecker Mut und blindlings reißt der Mut ihn fort. Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, der Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück, er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt. Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit freveler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn. Ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sieh, an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und totenblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab kein Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Thank you. Stolipeta, Gorov, Tim, Manamo, Stolaji. Stanya Manamo, Ting, Stilapa, no, Mine, Poor, Pom, Poor, Poor, Mia, Tani.